Упражнение 10, страница 43. Das Buch. Die Bücher. Das Heft. Die Hefte. Das Haus. Die Häuser. Liegen. Sprechen. Übersetzen. Abends. Auch. Deutsch, dort, gut, hier, ja, jetzt, morgens, nein, nicht, schlecht, wann, warum, was, wer, wie, wo, wohin, nach Hause, zu Hause.